sie nur eine Nacht nochmal mit dir erleben. Diebe Techno-Mucke an einem sorgenfreien Tag. Über meine Scheißprobleme denk ich morgen weiter nach. Jetzt wird geträumt, Mann, ich hab eine Riesenfantasie. Ich starte die Rakete in eine andere Galaxie. Wir tanzen einfach weiter, brauchen keine Zeitanzeiger. Etwas sagt, Ganja-Mucke bleiben unsere Leitvertreiber. Eins kann uns keiner nehmen, pure Lust am Leben. Ich will gehen, wir sehen nur eine Nacht nochmal mit dir erleben. Diebe Techno-Mucke an einem sorgenfreien Tag. Über meine Scheißprobleme denk ich morgen weiter nach. Jetzt wird geträumt, Mann, ich hab eine Riesenfantasie. Ich starte die Rakete in eine andere Galaxie. Wir tanzen einfach weiter, brauchen keine Zeitanzeiger. Etwas sagt, Ganja-Mucke bleiben unsere Leitvertreiber. Diebe Techno-Mucke an, Diebe Techno-Mucke an, Diebe Techno-Mucke an, Diebe Techno, Diebe Techno-Mucke an, im sorgenfreien Tag. Über meine Scheißprobleme denk ich morgen weiter nach. Sinnvolles darstellen könnte. Das heißt, die Situation ist wirklich sehr schwer. Das heißt, die Situation ist eigentlich genauso prekär wie vom ersten Mal.